Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bibliothekarin. Heute bin ich zu Besuch bei der Organisation CLEFT. Das ist die Deutsche CLEFT Kinderhilfe. Genau. In Freiburg, genau. Wir sind hier ein Verein, existieren seit 12 Jahren und wir bieten eben Behandlungen für Kinder an, die mit Lippenkiefergaumenspalten geboren werden. Und das heute in 10 Projektländern. Versuchen dabei auch viel die umfassende Behandlung anzubieten, soweit es eben möglich ist in den Ländern vor Ort. Mit umfassender Behandlung ist dann gemeint eine OP, also sozusagen das, der Verschluss der Lippen, Kiefer, Gaumenspalte, sowohl als auch Sprachtherapie danach. Genau, oder? Also im Prinzip grundlegend ist erstmal die Erst-OP, da wird entweder der Gaumen oder die Lippe verschlossen, je nachdem von Fall zu Fall ja unterschiedlich, aber 70% der Kinder, die eben mit dieser Fehlbildung zur Welt kommen, haben Lippen, Kiefer und Gaumenspalte. Das heißt, man muss auf jeden Fall eine Operation für die Lippen, für den Lippen Verschluss einplanen und dann nochmal für den Gaumen und nachbehandeln dann eben noch Sprachtherapie, Funktionstherapie, Kieferorthopädie und was dann alles noch so anfällt. Aber das ist nicht immer so ganz so einfach, weil die Leute kommen natürlich von weit her und zur Sprachtherapie die Kinder dann immer wieder in die Hauptstadt zu bringen, ist natürlich sehr aufwendig für die. Also selbst wenn wir den Transport übernehmen, das klappt nicht immer so gut. Also es ist ja schon sehr viel Information. Dann werde ich das jetzt mal ein bisschen versuchen aufzuspalten. Also Sie sagen, Sie sind in 10 Ländern vertreten. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man zum Beispiel Partnerland oder wie kann man sozusagen da jetzt die Organisation zu sich ins Land holen? Und wird das dann, wie Sie auch meinen, nur in der Hauptstadt angeboten? Oder sucht ihr euch dann so die Hauptstädte vor allen Dingen aus, weil die halt zentral liegen oder weil da halt vielleicht Chirurgen sind, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder wie funktioniert sowas? Genau. Also wir haben unsere Projekte so aufgebaut, da war immer ein persönlicher Kontakt da. Wir haben ja auch in unserem, also Mitglieder bei unserem Verein sind ja auch viele Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen und Experten in dem Bereich. Und da war immer vorher schon ein Bezug zu dem Chirurgen vor Ort, dass man wusste, der arbeitet gut, der ist super ausgebildet und mit dem kann man zusammenarbeiten. Und dann hat sich so eine Kooperation ergeben. Also eigentlich nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt in Indien tätig werden, weil, warum auch immer, sondern meistens wirklich auf Basis von persönlichen Bekanntschaften oder eben, na, dass jemand vor Ort war und das die Situation evaluiert hat und dann so die besten Chirurgen des Landes kennengelernt hat und dass man dann gesagt hat, man will mit denen zusammenarbeiten, da gibt es Potenzial. Wir sind aber jetzt eben schon in 10 Ländern tätig und sind jetzt auch nicht gerade auf der Suche, uns noch weiter zu verbreiten, sondern lieber dort, wo wir sind, die Qualität und die Quantität der Operationen noch auszuweiten. Wie ist das genau? Also ist sozusagen CLEFT, ist dann nur für das Fundraising sozusagen, also für die Finanzierung zuständig? Oder also ihr sucht euch, wie du sagst, Chirurgen vor Ort? Also das sind dann lokal tätige Menschen dort und also da gibt es dann auch trotzdem noch irgendwie kulturellen, oder nicht kulturellen Austausch, aber so Wissensaustausch, dass man vielleicht einmal mehr irgendwie so eine Konferenz hat mit all den Chirurgen oder wie, was genau ist sozusagen der Standard von CLEFT? Oder ist das nur auf persönliche Kompetenzen, sage ich mal, also dass man sich kennt, halt beruht. Ja, also wir haben ja hier einen Projektmanager, der kümmert sich eben ausschließlich um die Projekte. Da wir aber ein kleiner Verein sind, können wir es uns auch nicht leisten, dass der jedes Jahr dann immer die ganzen Projektpartner besucht, sondern es gibt einmal im Jahr, gibt es in Indien eine Konferenz, bei der eben so ein Interessen- und Ideenaustausch und Erfahrungsaustausch stattfindet. Da nehmen aber eben auch eigentlich nur die indischen Chirurgen und manchmal kommt noch der aus Bangladesch oder welche, Partner, die in der Gegend sind. Genau, Südostasien, Asien, sagen wir mal aus der Region. In ganz seltenen Fällen vielleicht auch mal jemand aus Südamerika, aber also dann mit dieser Konferenz, die findet dann eigentlich nur sozusagen in Indien statt und jetzt zum Beispiel Südamerika, gibt es jetzt nichts Vergleichbares. Ist das dann eher so die Eigeninitiative von den Chirurgen selber, dass sie sozusagen sich treffen wollen und das besprechen wollen oder wird das auch von CLEFT organisiert? Ja, von uns beiden. Das ist halt auch, Indien ist unser größtes Projektland mit 2000 Operationen pro Jahr. Wir haben ja insgesamt 4000 Operationen in allen Projektländern und 2000 davon in Indien. Liegt aber daran, dass wir einfach in Indien auch 10 verschiedene Chirurgen haben, die dort operieren. Die schaffen natürlich dann einfach viel, viel mehr. Und die sind wirklich auch top ausgebildet. Also in Indien läuft auch so das mit der umfassenden Behandlung ziemlich gut. Und die sind da sehr, sehr fortschrittlich. Und vielleicht deshalb, dass die kennen sich auch alle untereinander. Also ne, da ist dann auch viel Kommunikation unter mehr den Dynamik Chirurgen. Genau. Herrscht. In den anderen Ländern kann man sich das so vorstellen, dass wir eigentlich pro Land einen Chirurgen mehr oder weniger haben in einem Zentrum. Und das ist dann schon meistens in der Hauptstadt, weil da die beste Infrastruktur gegeben ist. Und wie ist das nun? Also kommen die Leute zu dem Chirurgen und haben gehört, dass der zum Beispiel so eine Art Stipendium zur Verfügung hat von Kleft? Oder wie genau wird da bestimmt, wer die sozusagen die OP bezahlt bekommt, wer nicht? Oder also im Prinzip, die meisten Projekte machen Werbung durch Plakate, durch Radio und TV-Spots von mir aus auch, wenn es im Budget drin ist, durch Flyer und viele auch einfach durch, die haben, meistens arbeiten die zusammen mit Sozialarbeitern, die auch von uns bezahlt werden, die gehen dann in die Communities raus und gehen wirklich teilweise von Tür zu Tür und klopfen da und suchen eben nach Spaltkindern, also die viele werden ja versteckt gehalten oder Eltern wollen gar nicht, dass die operiert werden, denken, das Kind ist von einem Dämon besetzt oder wie auch immer, wäre die Schuld der Mutter und oder Gottes Wille und das soll so bleiben. Also Aufklärungsarbeit ist erstmal ein großer Teil der Arbeit. Wenn die Kinder dann gefunden wurden oder ein Plakat von uns gesehen haben oder von der Nachbarin gehört haben, dass in der Hauptstadt jetzt wieder Kinder operiert werden, dann kommen die eben zu uns ins Zentrum und werden dann eben eingehend untersucht vom Chirurgen und wenn die vom Gewicht her und von der Gesundheit her eben stabil genug sind, weil oft kommen ja auch ganz kleine Kinder und der Chirurg sagt, das kann operiert werden, dann wird auch kein Kind wieder weggeschickt. Also die werden dann auch wirklich alle operiert, mit unseren Spendengeldern eben bezahlt, die Operationen. Und ja, in manchen Fällen muss der Chirurg natürlich entscheiden, ist es jetzt wirklich eine Lippenkiefer-Gaumenspalte? Es kommen ja manche auch mit großen Gesichtstumoren oder so. Okay. Das ist dann so, ist ja nicht unser Satzungszweck, da muss dann wirklich von Einzelfall zu Einzelfall entschieden werden, was macht man jetzt mit dem Patienten, der vielleicht Budget oder 300 Kilometer weit weg herkommt. Also meistens, ja, es ist dann so ein bisschen eine Absprache zwischen dem Chirurgen, ob der vielleicht selber auch dann umsonst nochmal Arbeitszeit zusätzliche reinstecken will. Das ist eben immer so ein Ermessen, wenn jetzt dieser Einzelfall plötzlich 2000 Euro kostet, die OP, weil es was Komplexeres ist, währenddessen eine normale Operation 250 kostet. Was genau kostet an der OP sozusagen? Was sind da für Kosten mit drin? Weil, also auf dem Plakat, das kann ich ja mal kurz beschreiben, für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, das hat mich auch aufmerksam gemacht sozusagen auf die Organisation. Und zwar ist das ein in zwei geteiltes Bild. Oben hat man, sage ich mal, ein Model mit Beschreibungen der verschiedenen OPs, die man so haben könnte. Was weiß ich, die Lider, die Lippen aufspritzen, die Nase korrigieren. Dann dementsprechende Preise bis zu 3000 Euro pro OP. Und dann hat man halt auf der Unterseite ein Kind mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte und die OP kostet halt dann im Vergleich 250 Euro. Und jetzt interessiert mich, was genau kostet an so einer OP? Also sind das dann Materialien, Arbeitszeit des Chirurgen und des Personals? Genau. Also im Prinzip setzt sich das zusammen. Der größte Block, würde ich sagen, ist für den Chirurgen, die Materialien sowie den Anästhesisten und eben die Anästhesiemittel, die wir benötigen. Außerdem kommt dann noch dazu der Aufenthalt im Krankenhaus. Normalerweise bezahlt man eben also mietet man sich einen OP-Saal da eben an. Und die Aufklärungsarbeit bei den Eltern, eben die Kindersuche, die Transportkosten, sowas. Also das ist sozusagen alles sozusagen schon im Durchschnitt dann 250 Euro, also auch für das Marketing dann sozusagen dann auch. Also für Poster erstellen. Zum Beispiel die Poster, genau. Aber eben alles dort, ne? Also alles Kosten, die vor Ort entstehen. Und im Prinzip sind diese 250 Euro so ein Durchschnittswert eben aus allen 10 Projektländern. Also man kann sagen, in Indien und Bangladesch sind die Operationen etwas günstiger, dafür sind sie in Peru etwas teurer und dann im Mittelmaß kommt man eben auf die 250 Euro pro Operation. Wie wäre das jetzt im Vergleich zu Deutschland? Wie sind die Kosten hier für so eine Operation? Wissen Sie das? Also kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, aber ich habe mal was von über 5000 Euro gehört. Wow. Also, und im Prinzip hier, also selbst die Patienten wissen das ja auch nicht selber, es zahlt ja alles die Versicherung. Ja, das stimmt. Also na gut, dann hat man natürlich ein anderes System, wenn man dann eine staatliche Krankenversicherung hat, die dann automatisch alles übernimmt. Also vielleicht deswegen, nicht mein Selbstbehalt dazu. Genau. Das stimmt. Und ich frage auch viele Spender, ja, wie kann das sein, dass in Indien so viele Kinder auf die Welt kommen, in Deutschland nicht, aber so ist es ja nicht. Also es kommen ja auf der ganzen Welt eigentlich im Durchschnitt 1 aus 500 Geburten ist eine Lippenkiefer-Gaumenspalte. Das ist die zweithäufigste Fehlbildung beim Menschen. Und es ist auch gleich durchweg durch eigentlich kulturell. Eigentlich kann man sagen, gesehen. Durchweg auf der ganzen Welt gleiche Zahlen. Man kann schon feststellen, dass vielleicht in Gebieten, wo jetzt die Umwelt besonders verschmutzt ist oder in besonderer Höhenlage in den Anden, mutmaßt man immer, dass dadurch die Zahlen der Geburten noch höher sind. Mangelernährung der Mutter kann dazu beitragen und natürlich Genetik. Aber man sagt im Prinzip, es ist so eine Mischung aus Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen. Und ja, in Deutschland ist halt einfach, die Kinder werden ja seit Baby an behandelt bis zum 18. Lebensjahr. Das heißt, und die sind ja inzwischen so gut, dass du ja kaum noch die Narbe siehst oder so. Und wir haben in Indien oder in anderen Ländern auch teilweise kommen da 60-jährige Menschen oder älter, die ihr ganzes Leben lang mit dieser Spalte gelebt haben. Dürfen die dann sozusagen auch operiert werden, weil es ist ja die Kinder unterstützen? Es ist eigentlich, wir nennen uns die Deutsche Kleft-Kinderhilfe und überwiegend sind es auch Kinder, die Fälle, die wir operieren, aber wenn da jetzt eine 60-jährige Oma ankommt, die sagt, sie möchte, bevor sie irgendwie stirbt und in die nächste Welt übergeht, ein Lächeln oder möchte sie nicht so verunstaltet dann in ihr nächstes Leben gehen, und dann wird die Frau auch nicht abgewiesen. Also wir haben alle möglichen Alters, wir operieren eigentlich Leute jeden Alters, aber ich würde schon so schätzen, 80% sind schon Kinder, vielleicht sogar mehr. Wie ist es, wenn jetzt gesagt wird, zum Beispiel in Deutschland seit dem Kindesalter oder Babyalter an, wann ist so die beste Zeit zu operieren, oder ist es wirklich einfach, wenn es festgestellt wird sozusagen, nicht festgestellt, natürlich wird es schon früher festgestellt, aber... Ja, es wird ja noch im Mutterleib festgestellt, also diese Fehlbildung entsteht in den ersten paar Schwangerschaftswochen, wo eben manche Teile vom Gesicht einfach nicht richtig zusammenwachsen und... ja, im Prinzip kriegen die Eltern dann, glaube ich, schon oft die Möglichkeit psychologischer Betreuung oder Beratungsgespräche und so weiter und so fort, was natürlich die Eltern in unseren Projektländern, die wissen überhaupt nicht, dass die sind meistens überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass das Kind mit einer Fehlgeburt auf die Welt kommt, haben sowas vielleicht noch nie gesehen und sind dann total schockiert und wollen das Kind auch ganz oft gar nicht annehmen. Wie kann das sein, dass ich so ein Monstrum geboren habe? Und so habe ich jetzt schon oft gehört bei Gesprächen mit Patienten. Und dann sind da auch Unterschiede von Ländern zu Ländern, sage ich mal, dass zum Beispiel in manchen Ländern das, wie gesagt, gesehen wird als, wie schon vorhin erwähnt, so Dämonen besessen oder in manchen Ländern, weiß ich, als Strafe Gottes oder so? Ist wirklich oder? Viel, auch so durchweg, also durch, klar, Strafe Gottes zum Beispiel in den katholischen Ländern, so wie Peru, Bolivien, habe ich das jetzt öfter gehört. In Afrika habe ich öfter gehört, dass eben mit dem Dämonen besetzt, aber das hast du in Indien eigentlich genauso. Also ich würde sagen, das ist eigentlich in allen Ländern sehr ähnlich. Es ist ja auch nicht immer der Fall, aber es gibt einfach diese extremen Fälle. Dann kommt in Indien noch hinzu, dass ja sowieso Mädchen auf wenig wert sind als Jungs, und wenn das Mädchen dann verunstaltet ist, dann so eine arme Familie geboren wird, dann besteht natürlich die Angst, wie können wir uns das leisten? Also erstens, wie soll das Kind überleben, wenn es nicht richtig essen kann? Zweitens, wenn das dann mal eine herangewachsene Frau ist, wie soll die mal einen Ehemann finden? Da müssen wir dann eine riesen Mitgift zahlen, und also im ganz allerschlimmsten Fall werden die einfach ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen oder halt sogar getötet. Aber das ist na gut, die Kinder, die dann zu euch kommen, ja, hoffentlich dann nicht. Ja, die werden, klar, also im Prinzip dadurch eben, deswegen ist ja Aufklärungsarbeit so wichtig, dass man eben dann auch Kinder findet. Viele Eltern, die suchen ja auch wirklich um Hilfe da für ihre Kinder, aber manche wissen es einfach nicht, und wenn du natürlich ein Bauer bist mit 5 Kindern und von 50 Cent am Tag lebst, dann kommst du ja gar nicht auf die Idee, also wie soll dass ich meinem Kind helfen, dass es da eine Hilfe gibt auch, die, ne? Hilfe umsonst anbieten, ja. Also ist es denn schon so, dass zum Beispiel in Deutschland würde sowas gleich nach der OP, nach der Geburt operiert werden? Genau, also ich glaube innerhalb der ersten 3 Monate. Okay, und das verheilt dann auch ganz normal und wächst dann sozusagen mit, also ist dann einfach sozusagen nachdem das Kind geboren wurde halt zusammengewachsen und nicht halt in den ersten paar Schwangerschaftswochen. Genau, also so genau kann ich das auch nicht sagen, weil ich ja nicht aus dem medizinischen Bereich komme, aber was ich jetzt gelesen und gehört habe, ist, ja, also es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt auch in Deutschland unterschiedliche Kliniken, die das unterschiedlich handhaben. Es gibt welche, die zuerst die Gaumenspalte operieren, dann gibt es welche, die sagen, nee, es ist besser, wenn man erst die Lippenspalte bedient und dann eben nochmal wartet ein Jahr oder was, bis man dann die Gaumenspalte in Angriff nimmt. Dann gibt es auch teilweise so Gaumenplatten, die man vor der ersten OP, Namen nennen sie sich, die man dann einlegt, die irgendwie helfen sollen, den Gaumen schon mal so während des Wachstums die Spalte näher aneinander zu bringen, sage ich mal, dass dann der operative Eingriff eben nicht mehr ganz so gravierend ist. Das ist aber wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt ja auch Kinder mit einer einseitigen Spalte, es gibt Kinder mit sogar zweiseitig Doppelspalte, Lippe, Kiefer und Gaumen gespalten. Das ist dann natürlich schon etwas komplexer, aber die werden teilweise, also die werden ganz oft bis ins 18. Lebensjahr betreut, weil selbst wenn der Gaumen dann verschlossen ist, Sprachfertigkeiten und so weiter und so fort, also Muskelfunktionstherapie, Sprachtherapie notwendig, vielleicht noch psychologische Betreuung. Hier in Deutschland ist es natürlich einfacher, weil wenn die ab Baby an operiert wurden, dann also je hat man früher, desto die besser. Also diese Konsequenzen dann vielleicht nicht ganz so. Genau. Toll, also wenn wir natürlich Kinder haben, die wir finden, die schon 15 sind, dann ist natürlich schwierig, dass trotz der Operation das Kind später mal richtig flüssig und reden kann und sich gut artikulieren kann. Wie ist das? Also diese 250 Euro, ist sowas da auch mit eingerechnet, sozusagen diese Nebenkosten? Oder habt ihr denn dafür nochmal so einen Extrafonds oder wie ist das? Oder? Im Prinzip werden die Kosten umgeschlagen, weil es sind wirklich nicht so viele Fälle, also je nach Land, in Indien kommt es schon öfter vor mit der Sprachtherapie, die sind aber auch so günstig, die Sprachtherapiesitzungen, die fallen im Prinzip gar nicht ins Gewicht, also man rechnet es wirklich alles zusammen und macht dann so einen komplett Durchschnittspreis. Okay, das ist ja toll, also ich bin auch beeindruckt, aber es zeigt halt auch dann natürlich die Kosten, wie die dann unterschiedlich natürlich in den Ländern sind. Ich glaube, in Deutschland würde sowas schon ins Gewicht fallen, wenn man da 18 Jahre, na gut, 18 Jahre nicht, aber ein paar Jahre dann Sprachtherapie mit einberechnen würde. Ne? Na, das ist eben auch das, was ich vorhin meinte, das ist nicht immer ganz so einfach. Also selbst wenn wir die Sprachtherapie anbieten und auch den Eltern wirklich, die Eltern aufklären, wie wichtig das ist, dass das Kind regelmäßig zur Sprachtherapie kommt, die können sich einfach ganz oft den Arbeitsausfall nicht leisten. Also wenn die eben 300 Kilometer vom Zentrum entfernt wohnen, dann kommen die nicht wegen einer Sitzung halbe Stunde Sprachtherapie pro Woche dann ins Zentrum. Und jetzt gucken wir eben schon, in Indien hat jetzt unsere Sprachtherapeutin angefangen, so in-house intensive speech therapy anzubieten. Das heißt, die kann die in der Klinik unterbringen für 10 Tage und dann werden die halt einmal gebracht. Ist auch der Aufenthalt und Essen dann mit drin und kriegen dann 10 Tage am Stück diese Sprachtherapie. Aber wir sind jetzt gerade erst in der Pilotprojektphase und probieren das jetzt eben so ein bisschen aus, wie das so funktioniert. Aber das wäre halt eine Alternative zu dem, dass, also viele Kinder fangen wohl an mit der Sprachtherapie und kommen dann nicht wieder, weil es den Eltern zu lange dauert. Ganz oft, also das Problem ist auch, oft geht es um das Optische. Also wenn die Kinder dann die Lippe verschlossen haben, die Eltern sind dann so happy, dass die jetzt lächeln können, dass die mit nach Hause nehmen und dann nicht in einem Jahr später für den Zweittermin der Gaumenoperation wiederkommen. Und da kann man natürlich nichts machen. Also man kann die anrufen und bitten, wiederzukommen. Aber wenn nicht, dann ist zwar diesem Kind geholfen, weil es jetzt nicht mehr stetig gehandelt und gedemütigt wird. Aber das Kind kann trotzdem, wenn es eine Gaumenspalte, eine Breite hat, nicht richtig sprechen. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, wenn die dann so nasal reden, dann denken vielleicht trotzdem viele, das Kind wäre geistig behindert und dann traut sich es vielleicht wieder nicht in die Schule und wird weiterhin ausgegrenzt. Ich könnte mir auch vorstellen, bei dem Gaumen, ich meine, da gibt es doch bestimmt auch Probleme beim Essen, ganz oder? Genau. Wenn man das in den Nasenraum dann bekommt und einfach funktionell jetzt gesehen, nicht mal ästhetisch irgendwie. Genau, also deswegen sagen wir eigentlich auch oft, also klar, ästhetisch ist natürlich die Lippenspalte wichtiger und für die ganze Psyche des Menschen, aber die funktionalen Probleme sind eigentlich viel gravierender, also eben diese Probleme beim Essen, Sprechen, Schlucken und Hören, also die haben dann ganz oft auch Mittelohrentzündungen ständig und klar, das mit der Sprachentwicklung ist natürlich auch schwierig, also gerade wenn das Kind auch sehr spät operiert wird, dann ist ja, die Zunge hat ja immer schon dann 8 Jahre lang kennt diese das nur so Fehlstellung mit gehabt. Also sind dann sozusagen Zukunftsperspektiven, also wie schon vorhin erwähnt, für die Organisation jetzt, dass ihr erstmal ein bisschen ausbauen wollt, natürlich in den Ländern, in denen ihr einfach schon seid. Also genau. Quantitativ, qualitativ alles. Genau. Und dann auch mit dieser Sprachtherapie, ist das auch eine Aussicht für die Zukunft, auf jeden Fall. Was ihr dann sozusagen auch vielleicht expandieren wollt? Oder also was sind so die Ziele für die nächsten 10 Jahre, sage ich mal. Ja, also auf jeden Fall gucken, dass man da weiter vorankommt. Muss man halt erstmal analysieren, was sind die Probleme, warum wird das, also erstens in manchen Ländern gibt es das Angebot nicht, in Bangladesch zum Beispiel. Dann müsste man sowas erstmal aufbauen, das Problem in den ganzen Ländern durchweg, also bis auf Indien kann ich jetzt nicht sagen, aber ich war jetzt gerade in Peru zum Beispiel und Bolivien auf Projektbesuch und da haben wir auch einfach in den Gesprächen mit unseren Projektpartnern festgestellt, dass ganz schwierig ist, Chirurgen zu finden, die in dem Bereich wirklich sehr gut ausgebildet sind. Und wenn es die gibt, dann interessieren die sich nicht für diesen Non-Profit-Bereich, sondern die möchten dann eben Kohle machen. Und ganz oft gehen die dann in die plastische Schönheitschirurgie, wo sie eben für eine Operation, weiß ich nicht, wie viel mal mehr verdienen, als wenn sie mit uns jetzt zusammenarbeiten, weil die bekommen, natürlich müssten die Gehalt von uns bekommen, aber die können natürlich in der Privatwirtschaft so viel mehr verdienen, wenn die Schönheits-OPs machen. Das heißt, es gibt einen Mangel an Fachkräften und das Gleiche ist eigentlich auch im Bereich der Sprachtherapie und Kieferchirurgen, die können auch bei ihren Privatpatienten mehr verdienen als eben bei unseren Kindern. Und deshalb da muss man erstmal gucken, dass man geeignetes Personal aufbaut, zuverlässiges, und dann eben kommt dann noch die Komplexität dazu, das Problem eben, dass viele zu weit weg wohnen und dann nicht mehr wiederkommen für die Sprachtherapie. Aber wir sind jetzt gerade in Peru dabei, das auszuweiten und koordinieren da gerade mit einem Zahnarzt, ob man mit dem koordinieren kann, dass der dann die Patienten weiter betreut, die von unserem Chirurgen operiert werden. Der dann ein bisschen lokaler wohnt für die Leute, mehr sozusagen in ihrer Nähe sozusagen. Im Prinzip auch in der Hauptstadt in Lima. Also die Leute müssen dann schon wirklich in die Hauptstadt kommen. Okay. So, dann jetzt nochmal zum Schluss sozusagen die Frage, die ich hätte eigentlich zum Anfang stellen wollen sollen, wie das Ganze sozusagen ins Leben gerufen wurde. Jetzt hatten wir die Zukunftsperspektive, jetzt nochmal, wie ist das entstanden sozusagen, wie hat sich das gebildet, also natürlich über persönliche Kontakte war ja schon angesprochen worden, aber auch wer ist da als erstes auf die Idee gekommen und gab es die Organisation schon an sich, und die deutsche Organisation hat sich gebildet 2002, 2003. Und vielleicht können Sie da was noch zu sagen. Ja, also es gab, die Organisation wurde gegründet von unserem Geschäftsführer, dem Alexander Groß, oder mitbegründet. Der hat sich da mit anderen Mundkiefer-Gesichtschirurgen aus dem Bereich, also er selber ist gar kein Mundkiefer-Gesichtschirurg, aber hat sich einfach für das Thema interessiert und hat eben viel im Bereich NGOs gearbeitet früher und auch andere NGOs fürs Fundraising beraten. Ist dann irgendwie, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie zu dem Thema gekommen, und es wurde eben dann ziemlich schnell eine Herzensangelegenheit für ihn und er hat dann zusammen auch mit dem Vorstand, also mit unserem jetzt verstorbenen Vorstand, aber der Dr. Löwe aus Stuttgart, die haben das damals eben zusammen begründet, und er war da auch viel so treibende Kraft und hat dann eben auch die Kontakte mit den Projektpartnern in Indien viel veranlasst, und so hat sich das dann entwickelt und die ersten 10 Jahre, würde ich mal schätzen, waren sie eben hier nur ein Team aus 3 Leuten, und es wächst eben jetzt langsam gerade so ein bisschen an, aber es ist nicht so einfach für so einen kleinen Verein, einfach auch fehlender Bekanntheit. Aber dafür macht ihr ja eigentlich sehr viel, wenn man jetzt, also wenn ich jetzt gehört habe, 4000 OPs oder was im Jahr, das ist ja schon, also wenn man das jetzt auf den Tag runterrechnet, wie viele OPs das pro Tag einfach nur sind, und wenn du dann das ist schon ordentlich, denkst, auf jeden Fall. Wie vielen Kindern geholfen werden kann oder Erwachsenen auch. Also ich finde es toll, und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, dass ich hier sein durfte. Ja, bitte, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Und ich hoffe, dass das ein bisschen der Bekanntheit hilft dann. Das wäre super. Und also wenn jemand spenden will auf unserer Website, wir brauchen immer wieder Spenden für Operationen für unsere Kinder, auf der www.spaltkinder.org. Super. Ja. Ist Freiburg dann auch das Hauptbüro sozusagen? Wir haben also nur dieses eine Büro. Ah, Wahnsinn. Mhm. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte jetzt, dann gibt es noch eine... wir haben nur dieses eine Büro. Wir haben einen Regionalmanager in Indien sitzen, der ist von uns angestellt, aber der kümmert sich eben so um den ganzen Projektbereich in Südostasien. Und ansonsten haben wir ja mehr kleinere Projekte, einzelne Projekte, in denen im Prinzip der Chirurg dann der jeweilige Leiter das Projekt ist. Genau. Aber dafür ist das doch toll. Büro, ich meine, gut, so kann man natürlich dann auch bürokratische Kosten natürlich senken, indem man da nicht... Klar, wir haben keine Mitarbeiter im Ausland. Ne? Also wenn ich das bei anderen so Organisationen sehe, wo dann der Spender noch das Gehalt, den Wagen, die Wohnung vom Mitarbeiter mitbezahlt, sowas gibt es halt bei uns nicht. Ne? Also dafür ist es doch super. Ich meine, gut, und dadurch mit persönlichen Kontakten, da hat man natürlich auch einen anderen Sicherheitsgrad dahinter, dass das dann auch weiß nicht, auch wirklich dafür Erstens benutzt wird, weil in so großen Organisationen, das geht dann doch ja, ein bisschen verloren. Ja, das wollte ich noch gerade sagen, ne? Was bei uns, glaube ich, schon auch ziemlich herausragend ist, dass wir so eine Patientendatenbank online haben. Das heißt, jeder Chirurg muss jede einzelne Operation da dokumentieren. Der muss Fotos machen von den Kindern vorher, nachher. Und von uns wird es dann jeden Monat kontrolliert. Und erst, wenn wir dann den Nachweis haben, die Operation wurde durchgeführt und so weiter und so fort, dann wird das Gehalt an den Chirurgen überwiesen. Also es ist wirklich erst Zahlung nach Leistung. Und abgesehen davon haben wir auch das DZI-Spendensiegel, also da müssen wir auch jedes Jahr uns was, die Bücher wo, was sind da lassen. Die Standarde sozusagen oder wie also muss man sich sowas vorstellen? Ja, sie gucken immer auf deine Werbemaßnahmen, dass du jetzt nicht so aggressiv Werbung betreibst. Und vor was allem eigentlich auch, schade ist, weil man muss natürlich klar. auch Werbung, also wie jetzt schon gesagt, klar. das kann nicht bekannter werden, wenn man klar. keine Werbung betreibt. Ne? Klar, aber das Spendensiegel inzwischen ist halt schon ein sehr bekanntes Siegel, ne, auch unter Spendern, die gucken dann schon teilweise drauf, ob man das hat oder nicht. Und ja, also du musst deine ganzen Bücher offenlegen, die gucken dann natürlich auch auf die Verwaltungskosten, auf die Marketingausgaben. Mhm. Also ich glaube, maximal darf man 35% ausgeben für Marketing und Verwaltungskosten. Mhm. Bei uns sind es jetzt so 22-23%, also wir liegen da eigentlich echt noch ganz gut. Im Rahmen, weil du musst natürlich, also einen gewissen Aufwand an Verwaltung hast du natürlich immer. Okay. Du kannst ja nicht erwarten, dass die Leute 100% ihrer Arbeit da für umsonst arbeiten. Nee, sicher nicht. Und die Chirurgen auch. Also irgendwo. Wie gesagt, sonst ist ja auch das Problem, wie schon angesprochen, mit dem Fachkräftemangel sozusagen. Und dann muss man natürlich auch Leute dazu gewinnen können. Und klar, jeder will irgendwie was helfen, aber andererseits. Das hat ja alles seine Kosten und die müssen ja auch irgendwie leben und ihre Praxis finanzieren und den OP-Saal. Ja. Gut, also dann, wie gesagt, nochmal ganz vielen Dank fürs Treffen heute. Und ich freue mich über ein weiteres spannendes Thema und wünsche euch ganz, ganz viel Glück fürs nächste Jahr, dass es dann vielleicht noch ein paar mehr OPs gibt. Danke, kann man gebrauchen. Tschüss.